Gedanke, Gefühl und Gegenstand. Jeder Gedanke, den ich denke, sowie jedes Gefühl, das ich empfinde, gründen auf ihren jeweiligen Gegenstand. Ist dieser nicht greifbar in Form einer wirklich vorhandenen oder auch nur imaginierten Sache, die sich mir darstellt, so ist der Gedanke, den ich habe, und das Gefühl, welches ich empfinde, gegenstandslos. Gegenstandslose Gedanken und Gefühle beziehen sich also augenscheinlich auf keinen Grund. Was heißt, dass ich zu denken und fühlen imstande ist, ohne auf etwas hinzuführen, also auch ohne auf sich selbst zu führen. Nur sind sich diese Worte im Eigentlichen keine Schranke, denn Gefühl gründet auf Gedanke und vice versa. Also spreche ich hier dann von der Entstehung von Gefühlsgedanken und welchen Anschein sie mir machen und zu welchem Grunde, tieferen Grunde, es mich führt, wenn sie sich mir ihres Gegenstandes beraubt schon worden sind. Wenn sich Gefühle nicht in etwas hineinversinken, in eine Form packen lassen, sind sie mir hüllenlos, reinen an sich Seins, ihren Ursprungs mir doch fern. Aus einer Dunkelheit heraus vereinnahmen sie mein Wesen, lenken und leiten es in Bahnen, die der Vernunft fremd erscheinen, im Mindesten ihr jedoch widerstrebend sind. Wenn dann Taten dem Gefühl auf dem Schritte folgen, sucht die Vernunft nach Gründen und geht hierbei meist doch fehl, da sie als Parzellnuss sieht und auch so nur kontrolliert und rügt, was seinem Wesen nach doch ein Ganzes ist. Ein Teil davon existiert in Wirklichkeit nicht, denn Leben ist in einer Einheit und lässt sich nur in seiner Gänze weitläufig überblicken. Was die Vernunft vorscheinig also versucht, ist kurzsichtig. Lebendigkeit, also empfundenes und verspürtes Gefühl, je nach eigener Herleitung und Darlegung gewähren zu lassen oder einzudämmen. Was die Vernunft im Denken dabei nicht besieht, ist, dass aus dem einen auch immer ein anderes erwächst, welches sich einander in ihrer Wechselwirkung und sich verwirklichenden Entfaltung oder Sublimation gegenseitig bedingen und zu stets neuen Formen des Lebens drängen. Gefühl in seiner wesenhaften Wirklichkeit ist grenzüberschreitend, da der Vernunft und dem Denken in den letzten Zügen immer noch fremd und unbeschreiblich, weil darin etwas am Wirken ist, das über das Ich-Selbst-Sein hinausführt, was dieses also nicht fassen und zur Sprache sich bringen kann. Doch um zur energetischen Konvergenz von Gefühlsgedanken zu gelangen, von Wahrnehmung und Ausdruck also, die über sich selbst, über die isolierte Existenz des Ich in seiner versprachlichten Struktur hinausführen, ist das Lösen einer Krux notwendig. Wenn sich das Ich verneint, verneint es damit auch, was durch es hindurch sich zur Sprache bringt. Wenn das Ich sich bejaht, muss es auch das bejahen, was über es hinausführt. Indem das Ich sich also akzeptiert, löst es sich auf und erzeugt damit erst seine Nichtung aus seiner Verwirklichung, seine Negation aus der Zustimmung heraus. Damit kehrt sich auch eine Achse im Bewusstsein um, die das Ich in seiner Aufgespaltenheit zusammenhält und es zu einer Einheit zusammenführt. Wie diese Einheit beschaffen ist, wäre noch zu klären, denn auf das Materielle besehen habe ich vor mir einen Anblick einer unzählbaren Vervielfältigkeit und Vielheit gleichermaßen, verdichtet und praktisch unendlich in sich selbst aufgespalten, innerhalb aller sich verzeitlichenden Notwendigkeiten des reinen Daseins, die sich noch aus den subtilsten Bereichen eines physischen Bewusstseins herausspeisen und das ich selbst in Wallung und Bewegung versetzen. Dahinter, als deren heraus sich kristallisierenden Grund, verspüre ich einen einzigen, alles sich bedingenden Impuls einer Lebendigkeit, die noch in jeder blutrot fließenden Lebensader wie der Erde Flüsse gleich zu einer abgründigen Tiefe zusammenfließt, in der ein durchdringender Puls eines in ewige Finsternis gehüllt schlagendes Herz aller Dinge Geburtsstätte ist. In entgegengesetzter Richtung bewege ich mich in das Geistige hinein und besehe eine Unendlichkeit gleichermaßen. Muss ich hier noch den reinen Impulsen eines titanenhaft physischen Erdendaseins verschwistert, ein Reich von Idolen als Göttern gleich vor meines Geistes Augen spiegelt, erhasche ich im nächsten Moment doch den kalten Hauch eines noch tieferen Geistes, der noch aus seiner Anwesenheit heraus derer impulsgeborenen Idole eines Ideales gleich in seines Zeitgeistes brütenden Schoßes erzeugt. Am Gipfel dieses Geisteswesens Omnipräsenz liegt hinter aller Impulse, Idole und Ideale die Idee als ein einziger Gedanke, zugleich zu allem Gedachten, Denken und jemals Gedachtwerdenden sich zerstreuend in die noch tiefere Weite dieser in unendlicher Vielzahl sich hier wie Sterne glühen, sich verewigender Imagines. Was dem Ich also im Angesicht steht, in seiner wesenhaften seelischen Präsenz, die sich ausnimmt als ein vereinzigtes in sich selbst sein, ist eine Unendlichkeit, die über es hinausführt, neben einer Unendlichkeit, die unter es hindurchführt. Zwei Ströme verbinden die Welt zu dem Geflecht einer isolierten Seelenheit, die zu beider führenden Richtungen gewiesen ist, als ihr verzeitlichtes Abbild in Ewigkeit. Leben und Tod von etwas. Eine Achse weist in den geistigen, die entgegengesetzte in den physischen Tod. Eine wiedergebiert sich im Geiste, die andere im Leib. Das Leben im physischen negiert den Geist, das Leben im geistigen den Körper. Das Ich mag sich also seiner Vernünftigkeit folgend innerhalb seiner Impulse negieren, dann wird es nach den Dingen zugrunde liegenden Ideen streben. Das Ich mag sich auch an seiner Vernunft negieren und somit seinen zwingenden Impulsen folgen. Die Essenz jedoch ist die gleiche, sich selbst in einer Vielheit aufzulösen, die es umgibt. In beidem zugleich wohnt eine alle Welten und Reiche übergreifende Notwendigkeit, wie der Automatismus einer mechanischen Bewegung, der jenen Kosmos in Zusammenhalt und Eintracht hält. Der Deus ex machina. Ein Ineinandergreifen der abgründigen, subtil physischen Bereiche mit den höheren Geistigen. Ein Allsein, das in Einsein greift. Ein Einsein, welches in Allsein gelangt. Die vereinzigte, gewiesene Seele ist es, deren Sprachrohr das Ich selbst durch dessen inwendiges Hören und herauswendiges Versprachlichen von inhärenten Empfindungen und Gefühlen alle seelischen Wallungen hinter seiner Haut auf- und abzufangen vermöcht, sie durch eine Membran mit der umschließenden Welt harmonisiert, wo das Wechselspiel der Lebendigkeit in seinem verzeitlichten Pulsschlag mit den ewigen Imagines des Geistes zusammenfließt, entsteht das Seelenleben als des Ich selbst zugrunde liegenden Ursprungs, welches fortan und anders nimmermehr wie zwischen allen Stühlen sitzt. Als Mittler zwischen den Welten ist es sich selbst Schatten, ist es Zwischenwelt zwischen Welt und Welt. Ist es das Zweifeln und Ungewisse, ist es das Daseinswächter, sobald es nur erkennt und verliert die Anhaftung an aller Dinge Schmerz und Kreislauf. Der verspürte Kampf, der gleichermaßen zur Negation und Zustimmung des Ich selbst es führt. Seine Geburtsstätte liegt nicht im Ich, kann sie nie gelegen sein, denn Ich ist die Lehre, die Aufnahme, Konservation, Kopie und Wiedergabe des seelischen Apparates, welcher aus ihm spricht, geboren aus zwei entgegenstrebender Flüsse, die die Welten in sich durchdringen und von allen Seiten umschließen. Da das Ich in seiner seelischen Struktur nicht Schöpfer, sondern nur Beobachter und Vermittler des Lebensspiels sich ist, muss es in sich verbinden, die dunkle mit der lichten Seite, die gleichermaßen in ihm wohnen, Gefühl mit dem Gedanken verschmelzen und zu Herz und Geist sich zu einen. Das nunmehr gedacht und gefühlte inhärent verspürend, wird es sich selbst gegenstandslos. Ich, der Knoten aufgelöst, der sich in den Gründen verfängt, indem er an ihnen hängt. Ich selbst ist sich selbst Schatten, ich selbst ist der Welten Licht. im Wechselspiel eines Guten und Bösen, das es in sich vernimmt, zu dem es sich verhält und benimmt. Der Gegenstand war ich, sich selbst, denn anders konnte es nicht sein. Es nahm zu eigen sich die Welt, in Bezug zu sich, wo es doch nur Beobachter war. Es maß sich Schuld und Gewinn als sein eigenes Weltenwirken der aus ihm sprechenden Taten gleichermaßen an, wo es doch nur deren Übersetzer war. Ich selbst ist der Spiegel, in dem die Welt erst in Splitter zerbricht, wo sie augenblicklich doch ganz in sich eins gewesen ist. Jegliche Wertung und Kontrolle zu verlieren, heißt vollständig und ganzheitlich am Leben zu sein. Alles, was lebt, ist heilig.